macht mir weit. Kommt mich vorgeknallt. Da schlägt mich der Fraß. Dann schießt auch schon den ersten Rass. Bundeswehr, Bundeswehr, Bundeswehr. Links vor drei, vier. Bundeswehr, Bundeswehr, Bundeswehr. Links vor drei, vier. Dank für Schutz brauchen sie dich. Doch es kommt sie nicht. Sie wollen den Sonnenstab von erziehen. Zum Zug mal sein.